Was bedeutet das Wort Dominica, Herrentag? Sonntag bei uns. Dominica bedeutet Tag des Herrn, das heißt Tag, der in besonderer Weise dem Gottesdienst geweiht ist.